Der Raucherbalkon. Hallo, herzlich willkommen. mit neuem Jingle. The Two-Man-Show. Genau, just the two of us. Ja, eigentlich sind wir ja drei. Wir haben ja einen, stummen Zuhörer, den lieben Martin vom Metacast. Der ist aber noch ein bisschen kaputt. Ein stillen Beobachter. Ja, weil du hast jetzt schnelles Internet und wir können auch Google Hangout machen. Ja, also wir können uns winken zwischendurch also, und so. Also wir können das jetzt mal so machen. Wir sind ja nur zu zweit. Das langweilt ja nicht. Ich beschreibe jetzt einfach mal Klaus. Oh, das ist heute schlecht, weil ich bin ja hier im Räuberzivil heute anwesend. Also Klaus hat eine wunderschöne schwarze Mütze auf. Ich weiß gar nicht, was richtig. Ist das ein Sponsor? Adidas. Eine Adidas, so eine Gangster-Ghetto-Mütze auf. Genau, die ist noch aus besseren Tagen. Dann hat er eine modische rechteckige Brille auf. Ja, schwarz. Ganz genau. Du bist eigentlich komplett schwarz. Also wenn du das Licht ausmachen würdest, würde man wahrscheinlich gar nichts mehr sehen. Ja, wollen wir hoffen, dass das Licht anbleibt. Ja, dann hat Klaus wieder sein, ja, es ist schon eher ein 5-Tage-Bart. Ja, das ist schon länger jetzt. Das ist schon, ja, ja. Und dann auch mal wieder. Dann ist das ein Rollpullover oder hast du ein weißes Tuch um? Ich habe so ein Halstuch für den Hals. Ah, okay. So, da kann man auch schnell mal hier sich mit maskieren, wenn es sein muss. Ne? Okay, das geht klar. Nicht, ja. Genau. Und was Klaus ganz neu gelernt hat, ich glaube, es war in einer der letzten Raucherbalkon-Folgen, Klaus hat ein Hoodie an. Ein Hoodie, genau. Ja. Also früher hieß das Kapuzenpullover, aber ja. Okay, ja, kann ich mit ihm. Ja. Das heißt ja Hoodie jetzt. Ja, mehr sehe ich nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass er unter seinem Hoodie sein standardmäßiges Soul-Mensch. Ja, doch, jetzt sehe ich es. Ja, ich kann ja die Gitarre zur Seite. Ich habe natürlich mein Sponsor-T-Shirt wieder an. Please show me your tits. Anstrengend. Ah, ja, Hattie kommt heut in hellblau. Ne, was ist das? Das ist nicht hellblau. Das ist bestimmt, dunkel ist es nicht. Das ist bestimmt Indigo, heißt das, glaube ich, oder? Ja, genau, Indigo. Das kann man ja lernen, wenn man in einen Möbelmarkt geht, zum Beispiel, was es an Farben alles so gibt. Ja, das heißt nicht mal blau-grün, Indigo oder Karamellweiß. Karamellweiß, ja. Antikblond. Kennst du Antikblond? Ja. Ja, ist grau auf gut Deutsch. Ja? Ja. Wenn ich jetzt die Mütze abnehmen würde, hätten wir Antikblond. So, das ist aber mein Oberteil. Ja. Was möchtest du? Oberteil. Ansonsten Haare wie immer schick. Ist das eigentlich blond oder leicht rot? Nee, ist blond. Bei dir ist es doch naturblond. Mhm. Genau. Ja, und ansonsten blaue Augen. Was trinkst du denn da, sag mal? Ist das etwas Antialkoholisches am Ende? Ein Paulaner Spezi aus der Dose. Ja, sauber. Ist ja wieder heim. Ich habe hier was ganz Ausgefallenes heute mal mitgebracht. Wie sollte es anders sein? Unser zweiter Sponsor. Immer am Start. Aus dem schönen München. Ein Augustiner, wie immer. Das ist ja fast schon mittlerweile ein Running Gag, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Oder ja, ein Meme, oder wie das jetzt heißt heutzutage. Ich habe das aus dem einfachen Grund gemacht. Wir haben ja seit der letzten Raucherbalkon-Folge haben wir eine YouTube-Playliste, wir haben keine Spotify-Liste wie andere Nischen-Podcaster. Sehr schön, ja. Weiter. Wir haben eine YouTube-Playliste und genau. Ich möchte natürlich auch einen Grund haben, wenn ich jetzt sage, so, ich gehe mal aufs Klo oder so, damit ich einen Grund habe, du, wir müssen jetzt mal Pause machen, ich hau jetzt mal was für unsere YouTube-Playlist an, hört euch das mal an, guckt euch die Videos an. Ach so. Und deswegen habe ich gesagt, ich trinke erstmal meine Spezi vom Armbrot aus. Ich kann gleich mal erzählen, ich habe heute was ganz Großartiges gekocht, du lachst dich kaputt. Und da habe ich einfach gesagt, ich muss ja auch einen Grund haben. Weil ab sofort spielen wir natürlich auch dementsprechenderweise. Also Klaus hält mir gerade ein einfach Rating, weiterreden. Ein Ratinger Bier. Trink auch, oh Mann, Alter. Jetzt eine, oh. Ja, also zur Erklärung, ich habe die Augustinerflasche, die passt genau in die Ratinger-Tasse, die ich habe. Deswegen kann man das hier so, kann ich ja später mal ein Foto machen, vielleicht für den Blog. Naja, aber wir werden jetzt nicht weg. Wir werden bei unseren Unterbrechungen jetzt natürlich, wenn wir eine Unterbrechung machen, damit Klaus auch ein bisschen mehr Zeit hat zum Schneiden, der schneidet so gerne mit Reaper, gibt's jetzt immer ab sofort einen Jingle. Und ich habe drei mit meinem Apple produziert. Sollten wir heute noch mehr Lieder auf unsere Podcast-Playlist packen als drei Lieder, dann wird Klaus muss Klaus mit der Ukulele einspielen. Ihr könnt natürlich auch gerne an raucherbalkon@gmail.de GEMA-freie Jingles uns schicken, die wir dann gerne einspielen. Wegen mir könnt ihr auch Werbung für einen Podcast machen. Also vielleicht nicht so länger als 15, 20 Sekunden. Und dann könnt ihr uns das gerne schicken. Dann spielen wir natürlich, wenn wir einen Titel vorstellen von unserer Raucherbalkon Video-YouTube-Liste, dann spielen wir natürlich auch gerne für euch den Jingle ein. Klaus wird euch dann dementsprechenderweise per E-Mail beantworten, wo ihr dann die 3.000 Euro hinüberweisen müsst. Genau, das könnte dann so klingen. Hier ist der Metacast. Oder so als Jingle, weiß ich jetzt spontan mal. Metacast, weil wir den Martin hier zumindest in der Warteschleife haben. Ja, aber der Metacast, der grenzt ja die letzten Wochen eigentlich mehr durch Abwesenheit. Irgendwie sind sie alle krank miteinander oder so. Ja, das ist aber, glaube ich, jahreszeitbedingt. Ich höre das überall, dass die Leute rumschnupfen. Also auch in den Podcasts. Es wird überall fröhlich. Aber die Podcasten auch über die Entfernung. Also die schlafen nicht zusammen in einem Bett, oder? Ich glaube nicht. Gibt's einen Podcast, der das tut? Der zusammen in einem Bett schläft? Ja, gibt's einen. Wie heißen sie? Nackt und flauschig hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wie heißt sie denn? Die machen beim Pottwichteln auch mit. Sex in der Birne. Nee, das ist Dingens hier. Es ist wieder hervorragend. Sex im Kopf? Hervorragend nackt im Kopf oder so heißen die, glaube ich, oder? Genau. Ja. Die kommen aus dem Bayerischen übrigens. Die wohnen nicht weit Echt? Von dir. Ja, ja. Ach so, wusste ich gar nicht. München, Augsburg oder so die Ecke. Ja. Ach so. Ja. Es ist ein ehemaliger Geocaching-Podcaster, meine ich. Na, da siehst du mal, wo das Hobby hinführt, letzten Endes. Ja. So, jetzt pass auf. Jetzt kommt der Brüller. Ich meine, die Seite heißt Buzzfeed, B-U-Z-Z-F-E-E-D. Ich gucke mal, ob das richtig ist. Buzzfeed, ja. Buzzfeed, okay. Was gibt's da Schönes? Da gibt's ganz viele leckere Rezepte zum Kochen. Und die haben auch natürlich eine Facebook-Seite. Und diese Facebook-Seite, Das ist jetzt irgendwie, ich muss das nochmal, also ich packe das nach. Das ist was verkehrt. Was ist das denn? Buzzfeed. 13 Stellungen, die alle Deutschen lieben. Nee, das ist nicht richtig. Diese Seite ist zugeschnitten auf deutsche Leser. Wie heißt denn diese Seite? Jetzt muss ich doch, also mit meinem Internet natürlich ein bisschen auswählen. Ist egal. Auf jeden Fall habe ich da ein Essensrezept bei Facebook gesehen und habe mir das dann auch nochmal direkt auf der Seite angeguckt. Ich habe heute, passend zum Hause Klausi, ich habe heute Karottenpommes gemacht. Karottenpommes? Mit was dabei? Nee, also die gestalten ihre Videos immer sehr schmackhaft und das hat mich echt angesprochen. Und zwar haben die ganz normale Karotten genommen. Ja. Also es ist ein vegetarisches, vegan geht nicht. Also für Tochter Nummer 2 oder Tochter Nummer 1, die 3, keine Ahnung, ist das leider nichts, weil da ist eine, obwohl du kannst, also wenn du die eine Zutat weglässt, dann funktioniert es wieder. Du schneidest die Karotten klein in Streifen, ne? So wie Pommes, ne? Okay, ja. Die packst du in eine Schale. Ja. Da machst du dann ein bisschen, jetzt hätte ich bald gesagt, Altöl drauf, Speiseöl oder Olivenöl. Ja, 50 W40. Packst. Okay. Ja, damit die beim Kauen nicht so quietschen. Mhm, genau. Ja, dann machst du da Salz und Pfeffer dran und du machst ein wenig Knoblauchpulver dann oder nimmst halt normales Knoblauch. Ja, und dann Ofen, oder? Oder Pfanne? Dann mengst du das durcheinander und ja, genau, das kommt dann nämlich in den Backofen. Okay. Das sah in dem Video sehr schmackhaft aus und dann habe ich mir dazu einen Dip gemacht, den haben die nämlich auch angeboten. Dann nimmst du einen griechischen Joghurt, machst da so ein bisschen Zitrone rein und Salz, Pfeffer, nochmal ein bisschen Knoblauchpulver und das ist dann so der Dip und das ist total lecker. Das wäre jetzt Variante für deine vegane Tochter, aber der Oberbrüller ist, und deswegen schmeckt das so geil, du haust da richtig viel Parmesankäse drauf. Vor oder nach dem Backen? Nein, vor dem Backen, das hatte ich jetzt vor dem Backen. Achso, dann sind die so ein bisschen wie paniert oder was dann mit dem Käse? Ganz genau. Ah, okay. Ja, jetzt habe ich es auch gefunden hier. Mit Karottenfritten können Sie Ihrer Familien und Freunde noch verblüffend und was? Was können Sie Ihre Familie und Freunde noch verblüffen? Weil das nächste Wort war und brechen. Ich meine, warum will ich brechen nach den Kartoffelfritten? Aber es ist jetzt ein bisschen durcheinander da mit dem. So, die Seite ist tasty, ja. buzzfeed.com, nicht .de, buzzfeed.com. Ah, okay. Den Link gibt's natürlich für die Shownotes und dann könnt ihr euch mal Karottenpommes machen. Also, ich bin ja auch eher so wie du, so der Fleischesser, aber das sah sehr ansprechend aus. Ich fand das lecker. Ja, das kann man gerne auch mal machen, so als ich experimentiere ja auch gern rum. Solange das nicht zur Religion und zum Dogma wird, dass man nur noch das essen darf, ist für mich das alles okay. Also. Ja, aber aufgrund des Parmesankäses ist das. Den kannst du ja weglassen. Kannst ja zwei Schälchen machen. Machst du einen mit und einen ohne. Genau, und deine, Parmesankäse geht's ja auch nicht dran, deine vegane Tochter. Nee, da ist ja relativ strikt jetzt mittlerweile, also das ist dann schon auch wieder, das ist ja dann ein tierisches Produkt irgendwo, ne, weil es ja Käse ist. Ja, aber gut, das passt dann schon, das kann man ja trennen. Hat sie denn mal eine Aussage getroffen? Also ich meine so Milchprodukte, also ich meine, ich kenne so die Aussage so, oh ja, die Tiere werden eng gehalten und abgeschlachtet, aber das ist ja nur, Parmesan, ich weiß nicht, da wird ja Milch drin sein, ist ein Käse, ne? Parmesan ist ganz normaler Käse, ja. Und da geht sie nicht dran, auch wenn die Kuh trotzdem lebt und wenn du sagst, die Kuh hat eine glückliche Kindheit. Ja, das macht sie halt einfach nicht. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so die großen ideologischen Hintergründe sind oder irgendwas. Das ist halt einfach so. Das ist jetzt ihr Ding und da hat sie genaue Vorstellung, was geht und was nicht. Und ja, dann machen wir das mal so. Mal gucken, wie lang wir das noch durchexerzieren hier an der Stelle. Ja. Wenn du sagst, du experimentierst, hast du jetzt mal irgendwie mal so gerade mal was auf Lager, wo du sagst, so, dass es jetzt nichts Alltägliches, was du mal gezaubert hast? Nee, jetzt nix. Ich merke mir das immer nicht. Ich schaue halt immer, was im Kühlschrank ist und dann löffel und rühre ich halt irgendwas zusammen. Was wir jetzt hatten, das war ganz spannend. Das war ein vegetarisches, also sogar ein veganes Chili. Das war ganz lecker eigentlich. Das ist ganz nett, das ist relativ einfach gemacht. Da gibt's beim Rewe gibt's das in der Dose fertig als veganes Chili von dieser Rewe eigenen Firma. Und das haben wir uns mal gemacht und das war ganz okay. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber das hat von der Konsistenz irgendwas war drin, was tatsächlich so ein bisschen so beim Kauen dieses Gefühl von Hackfleisch gehabt hat. Ich nehme an, das sind diese, wie heißen die, Pastinaken oder irgendwas Wurzeln, die sind da oft drin in diesen vegetarischen Soßen. Die sind dann so klein gewürfelt. Das war ganz, ganz cool eigentlich. Nee, das ist, meine Frau. Das ist nichts für immer, aber ja. Meine Frau hat mich jahrelang verarscht, die, ach, ja, wie soll ich sagen? Also, meine Familie sagt immer, sie sind Flexitarier. Mhm. Das heißt, also ab und an mal, wenn ein guter Klumpen Fleisch auf dem Tisch ist, so vom Schlachter und richtig gut und so, dann essen die auch ein Steak oder irgendwas anderes. Und wenn meine Frau Spaghetti Bolognese gemacht hat, dann hat die immer geräucherten Tofu genommen und hat den so irgendwie, keine Ahnung, zerhäckselt. Es sah wirklich aus, so wie wie gehackt ist. Und dann in dieser Konstellation mit der Tomatensauce, mit dem Tomatenmark und Zwiebeln und Knoblauch, Salz, Pfeffer, ich habe das echt nicht gemerkt. Also Das merkst du dann auch nicht, das glaube ich auch. Das habe ich nicht gemerkt. Also ich habe echt jahrelang gedacht, ich esse wirklich so richtig schön Hack-Bolognese und so. Wobei ich glaube, also dass wir Deutschen, also wenn wir Spaghetti Bolognese machen, also so richtig Bolognese machen wir nicht, weil wenn du, also ich hatte mal, wo ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe, da hatten wir, also früher hießen die Leute, die hier aus dem Ausland kamen, die hießen Gastarbeiter. Kennst du das Wort auch noch? Gastarbeiter. Ja, die hießen Gastarbeiter. Genau. Wir hatten bei uns in der Region so vor 25, 30 Jahren hatten wir jetzt keine Türken oder Jugoslawen oder so. Wir hatten bei uns viele Spanier und Italiener. Hm? Und das waren Gastarbeiter. Und wir hatten einen Italiener in der Nachbarschaft und das war Fofo. Fofo, der sah so ein bisschen aus wie Karl Dall, da hing das Auge so ein bisschen runter. Ich weiß gar nicht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es überhaupt noch drin war. Also, aber Fofo war halt so ein richtiger Italiener und der hat halt irgendwann mal gesagt, ich lade euch mal richtig zum Spaghetti Bolognese essen ein und so. Und ich als junger Bub habe gesagt, da gehst du mal mit rüber und so und dann guckst du dir das mal an, wie das so ein Italiener macht. Alter, ich würde verhungern. Der hat den ganzen Vormittag in der Küche gestanden und nur diese Bolognese-Soße zubereitet. Da kommt ja Gemüse reingeschnipselt und das muss ewig lange durchkochen und ziehen und bla. Also einen ganzen Vormittag hat er in dieser Bolognese-Soße, also diese richtige Original-Bolognese-Soße, da kommt wirklich Gemüse so rein. Bei mir kommt Bolognese-Soße rein, da kommt ein bisschen Ketchup, ein bisschen Tomatenmark rein, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Gewürz und ein bisschen Gehacktes. Das ist bei mir Bolognese. Maggi-Fix für Bolognese-Soße. Nee, also Maggi, nee, aber das ist bei mir so irgendwie, Also das ist jetzt wieder hier gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass die so gar nicht mal, die nehmen gar kein Hackfleisch, sondern die nehmen normales Fleisch und wird halt einfach nur gekocht bis zum Abwinken, bis das dann so faserig dann da drin ist. Also das hat mir zumindest mal mein Schlagzeuger erzählt von einer Kapelle, wo ich gespielt habe, der kam unten aus Sizilien, aus der Ecke, aus Italien. Und der hat mir nämlich wir kamen da drauf, weil der hat erzählt, dass bei denen auch durchaus üblich war, dass da auch Pferdefleisch mit reinkam, nämlich in die Bolognese-Soße für die Nudeln. Und das wurde halt einfach ganz lange gekocht. Das ist dann mehr so ein Ragout, was du dann hast, ne? Und also einfach nur eben Hackfleisch in die Pfanne und fertig machen die, glaube ich, gar nicht. Aber wie gesagt, ist nur was man halt so am Rande mal mitkriegt an der Ecke. Aber ich glaube, da gibt's, glaube ich, diverse Podcast-Folgen vom Kulinarikast, wie man Bolognese-Soße gescheit macht. Also da kann man notfalls mal, vielleicht suche ich die raus, wenn ich Lust und Zeit habe und hau die mit hier drunter. Auf jeden Fall ist das auch was mit ganz viel, muss man sich halt Zeit nehmen, ist nicht mal eben schnell zusammengepatscht, wenn es schmecken soll. Hast du mal Pferdefleisch probiert? Nicht wissentlich, kann ich mich nicht erinnern. Weiß ich nicht. Weil ich bin im Rheinland groß geworden, es gab bei uns regelmäßig sonntags auch Sauerbraten mit Knödel und Rotkraut. Und weiß nicht, von welchem Tier jetzt der Sauerbraten war. Normal, es gibt Gerüchte, Sauerbraten wäre früher, also der Rheinische zumindest, von Pferden gewesen, aber ich weiß nicht, ob meine Eltern da wirklich da so tief in die Tasche gegriffen haben, weil es ist ja auch nicht billig, das Pferdefleisch, das muss man auch mal sehen, das ist eine Delikatesse letztendlich, ne? Das ist ja nicht jetzt überall. Naja, also wissentlich nicht, also, aber du weißt ja nicht, ob es also irgendwo... Ich bin ja in verschiedenen Rettungsorganisationen tätig gewesen, jetzt da, wo ich jetzt gerade bin, beim ASB, und da haben wir zu Weihnachten, also jetzt gerade zur Weihnachtsfeier, also mein Vorgesetzter, mittlerweile ist er leider verstorben, der hat auch unwahrscheinlich gerne Pferdefleisch gegessen, und wir sind dann, wir haben keine Weihnachtsfeier gemacht vom ASB aus, wir sind dann immer in Harz gefahren, nach Goslar zum Weihnachtsmarkt, was kann ich übrigens empfehlen, vielleicht kann Klaus auch einen Link finden, zum Weihnachtsmarkt nach Goslar. Die bauen bei dem Weihnachtsmarkt immer einen riesengroßen Tannenwald auf. Du gehst da in einen Tannenwald rein, da stehen Glühweinbuden drin. Das ist total geil. Und aus der Region gibt es, glaube ich, einen Pferdeschlachter. Und das gibt's halt immer zu Weihnachten, und dann gibt es dort unter anderem drei kleine, so heißt das. Und drei kleine, das waren drei kleine Pferdebratwürstchen. Und liebe Pferdeliebhaber, steinigt mich nicht oder so, aber ich habe noch nie so zartes und gutes Fleisch gegessen. Das ist also daher kennt, okay. Also, aber ich bin halt kein regelmäßiger Esser, aber wenn wir halt auf dem Weihnachtsmarkt waren, dann haben wir halt alle immer, ja, Pferdebratenwurst gegessen. Pferderouladen sollen auch ganz toll sein, sagen ganz viele. Ja, wie gesagt, ich kann es nicht bestätigen. Ich weiß es nicht, weil ich es nicht bewusst bis jetzt irgendwann gegessen habe. Ich muss mal kurz einen kleinen Blick in den Chat nochmal wagen. Der Martin schreibt, seine Frau guckt auch zu. Ja, das ist ja nett. Dann winken wir mal und schicken Grüße, steht hier. Das machen wir gerne. Hallo. Hallo Martina. Ah, hallo Frau, hallo Frau Metacast. Hallo Martina. Martina wäre nett, ja. Wissen wir nicht. Muss ja auch nicht. Ja, nee, schöne Grüße auf jeden Fall. Auch an Leute. Wie gesagt, wir sind heute wieder auch über den Google Hangout hier zu erreichen. Wenn einer die Nasen sehen will, ist das gern gemacht. Den Link hat hier irgendwo, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, und steht im Teamspeak im Chat, ja, oder? Aber du kannst ja jetzt gleich dir mal ein bisschen Zeit nehmen, den Link bei Twitter nochmal veröffentlichen oder so, weil das könnte ich machen, ja. Ja, mein Paulaner Spezies, nämlich alle, und ich würde jetzt ganz gerne mal ganz kurz sagen, hört euch doch mal ein Lied an oder schaut euch doch mal ein Video an von unserer YouTube-Playlist, das ist geil, ne? Ich finde das total cool, dann kannst du mal so eine schöne Pause machen und so ein ganzes Gedönse. Und ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, also ich würde auch immer ganz gerne, also wenn wir so ein bisschen vorbereitet sind, so ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe mir einen Interpreten ausgesucht, der in den 80er Jahren mit einem Lied sehr, sehr erfolgreich war. Und zwar ist es ein begnadeter Gitarrenspieler. Da bin ich gespannt. Ja, vielleicht kennt Klaus den auch. Es ist ein Italiener. Ein Italiener? Ja, dieser junge Mann heißt Fabrizio De André, geboren als Fabrizio Cristiano De André, im Jahre 44, ist im Jahre 88 oder 89 an einem Krebstumor gestorben. Und ich möchte, oder ich habe als Kind in den 80er Jahren ein Lied von ihm gehört, das war auch ganz gut in den Charts platziert. Da ging es um eine Schlacht, und zwar ging es um die Schlacht, um das Sand Creek Massaker oder auch Chevillon Massaker genannt, vom 29. November 1864 war ein Massaker an die Cheyennes und die Angehörigen Arafaro-Indianer in einem Winterlager damals in Colorado, also hat dort stattgefunden. Und es wurden 600 Angehörige, man hat mit 600 Leuten die Indianer angegriffen, und man hat 133 Indianer getötet. Die meisten Opfer waren Frauen und Kinder. Das findet man auch bei YouTube. A Saint Cree Massacre, also wie die, ich sag mal, Kavallerie nannte man, ja, die Kavallerie diese Leute dort angegriffen hat und die Kinder und die Frauen getötet haben. Und da hat dieser Fabrizio De André ein Lied geschrieben, was sehr, sehr gitarrenlastig ist. Das, oh Gott, ich will es nicht falsch aussprechen, das nennt sich Fiume Saint Krieg und ja, da gibt's bei YouTube eine sehr schöne Live-Version. Die findet ihr ab sofort bei unserer YouTube-Playliste und ich sag einfach mal für diesen Moment, ich gehe mir was zu trinken holen, gehe aufs Klo. Klaus kann ja mal reinhören, ob er dieses Lied kennt. Und dann sage ich einfach mal, wir hören uns gleich wieder, ne? Ja, mal ein kleines Päuschen. Ich gehe mal einmal vor die Haustür und dann sind wir gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Hallo. Raucherbalkon. Weiter geht's nach einer kleinen Musikeinlage auf Wunsch vom Hatti. Ja, sehr schön, sage mal. Hast du dir angehört? Kannte ich nicht. Hast du dir angehört? Ich habe jetzt kurz auf dem Handy mal reingeschaut. Also ich kannte es noch nicht, aber ich werde es mir mal noch in Ruhe mal ein bisschen da mich durchklicken. Da gibt's ja mehrere Sachen wahrscheinlich auch noch, ne? Ja, der war auch, glaube ich, nicht ganz so unerfolgreich in Italien. Ja. Ja, gut. So, ich habe mir Dosenbier geholt. Oh, tatsächlich. Was gibt's denn Feines jetzt zur zweiten Runde? Ja, warte mal. Paulaner Oktoberfestbier. Und da habe ich mir ja gestern schon sagen lassen, das hat sehr viel Umdrehungen. Das hat sechs Umdrehungen. Ja, gut. Umdrehungen. Ja, Klaus, also wenn du dir Fabrizio De André angehört hast. Also das Augustiner hat standardmäßig 5,2. Also ja. Normale Härte. Also. Ja, wenn du dir Fabrizio De André angehört hast, ja. Wenn du dann noch so viel Zeit hast in deinem ganzen Podcast, würde mich natürlich mal interessieren, hast du dir den Jura-Podcast von der Rechtsbelehrung, die aktuelle Folge, mittlerweile angehört? Habe ich quer gehört, ja, so im Schnelldurchlauf mal ein bisschen durchgespult. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das alles so wirklich okay ist, aber so wie die es sagen, sind wir eigentlich fein raus an der Stelle, ne? Ja, die haben... Das heißt, wir hätten jetzt auch das kurz anspielen können, hier offiziell, und darüber reden, und dann wäre es gut gewesen, gell? Ja, es gibt... Ein bisschen wissenschaftlich, musikwissenschaftlich, mit ein bisschen was, so wie du schon gemacht hast, mit Wikipedia-Einträgen untermalt, dann... Darf man sowas offensichtlich jetzt? Ja, die Podcast-Folge geht so 2 Stunden und da geht es halt in der aktuellen Podcast-Folge Rechte für Podcaster. Und ja, die große Frage ist ja immer, dürfen wir Musik verwenden? Und wenn ja, inwieweit? Und wenn man Dinge ausspielen möchte, das hört man, also die haben den Podcast so nach einer Stunde unterteilt, also das geht, ist ein 2-Stunden-Podcast, das geht komplett um die Rechte für Podcaster und ja, wenn man komplette Titel ausspielen möchte, dann kann man sich bei der GEMA kann man dort gewisse Pakete buchen oder kaufen und dann kann man diese Sachen noch ausspielen. Aber wenn man einfach mal sagt, ich möchte mal so 18 Sekunden einen Musiktitel anspielen, dann sollte man... Ja, genau. Dann sollte man über diesen Titel aber auch ein bisschen vorher reden, ein bisschen rumphilosophieren, was dazu erzählen irgendwie, sich mit diesem Titel befassen und dann würde das unter das ganze Zitatsrecht fallen und da gibt es dann halt auch es gibt so ein Zitatrecht wohl in Deutschland und das wäre dann ein Musikzitat und das würde gehen. Das findet man ungefähr, also diese Passage ungefähr so nach 58, 59 Minuten vom Podcast, weil ich das nicht alles anhören möchte. Aber ansonsten, ich habe den ganzen Podcast gehört, also das gefällt mir sehr gut, was sie da machen und es ist auch nicht so ein Fachchinesisch so wie irgendwelche Ärzte oder Wissenschaftspodcaster, also das versteht auch die Putzfrau von nebenan und es ist wirklich mal interessant, sich das anzuhören. Da geht es also auch um Bilderrechte und was mache ich mit meinen Logos? Darf ich ein Logo so ähnlich haben wie von Coca-Cola und solche Geschichten? Also wir verlinken euch das mal. Rechtsbelehrung.com, die aktuelle Folge, könnt ihr definitiv in den Shownotes finden. Ja. Da, wer da Lust und Zeit hat, sollte mal reinhören. Ist, glaube ich, aber in dem Fall mehr für unsere Podcast-Kollegen interessant. Jetzt mal in erster Linie, ne? Also schön wäre das schon, wenn man da so ein bisschen was machen dürfte an der Stelle. Das ist schon, das belebt die Sache halt letztendlich auch. Ja. Jo. Das ist definitiv schon mal gut. Ja, Mensch, Hatti. Heute war nichts mit Saunatag, oder? Ich habe gehört, du warst heute schon sehr, sehr fleißig, oder? Ja, ich war heute. Den Tag über. Ich war heute mal wieder bei meiner Ausbildung zum Rettungssanitäter. Ich habe heute in meinem Ausbildungsstundenplan gehabt, den ganzen Vormittag haben wir uns mit EKG beschäftigt. Das sind diese, okay. das sind diese komischen Klebis, die man auf dem Ballchen klebt, ja, kriegt, und man kann dann die genau, wo man dann die Herztätigkeit, die Herzreizleitung sehen kann. Das haben wir vormittags gemacht, und damit das haben wir gemacht, wenn das Reizleitungssystem am Herzen ein bisschen scheiße ist und gar nicht mehr funktioniert, dann haben wir den ganzen Nachmittag auf irgendwelchen Gummipuppen umhergedrückt und haben also Reanimation genau gemacht. Ich wollte gerade fragen, ausprobieren heißt, ihr habt es auch wirklich irgendwo an ein lebendiges Objekt drangepappt, oder habt ihr das nur rein theoretisch erstmal? Oder nee, hat die heute das T-Shirt sich vom Leib gerissen und hat gesagt, hier, komm, hau mir das Zeug auf die Brust. Na, das habe ich vor mir das ehrlich gemacht. Also ja, okay. Dass wir die EKGs, die haben wir wirklich an einer lebenden Person rangemacht, mhm, und damit das haben wir wirklich, mhm, dann einen ja, dann ein Reanimationszyklus durchgegangen, so wie es sein, mhm, sollte, wenn wir mal auf einem Sanitätsdienst sind, auf einem Pferdereiturnier, und wir haben auf unserem Auto ein AED, das ist so ein halbautomatisches elektronisches Gerät, was, ja, im Notfall, wenn man einen sogenannten Schock absetzen muss an den Patienten, einem alles, ja, sagt, was es macht. Diese Dinger, diese AEDs, ja, die hängen auch in öffentlichen Gebäuden, da klebst du diese Pedals drauf und das AED-Gerät sagt dir genau das, was du tun sollst, und das Ganze haben wir dann halt kombiniert mit Reanimation. Ja, ich wollte gerade sagen, die hängen hier in München zum Beispiel in den U-Bahnhöfen. Da hast du an jedem zweiten Pfeiler so ein Apparätchen, wo du das dann im Notfall rausholen kannst, und dann sollte dir angeblich genaue Anweisung geben, wo du dorthin kleben musst, und dann macht er dieses Schocken, das ist der Elektroschocks, was da rausgeht, ne? Das macht er dann wohl automatisch irgendwie, dass, ja, der weiß, wann und wie oft. Ja, ja, genau. Du klebst dann diese Pedals, so heißen die klebst du auf den, ja, Körper drauf. Das ist genau beschrieben, wo du sie hinklebst. Dann, ja, schaltest du das Gerät an. Er sagt dir genau, wie du es kleben sollst. Dann macht er eine, mhm, sogenannte Analyse und sagt dann, jo, alles klar, ich brauche nicht schocken. Es gibt also bestimmte Krankheitsbilder, da braucht er halt nicht schocken. Und also das geht jetzt sehr ins Detail, wann man einen Schock absetzt. Und wenn er einen Schock absetzt, dann sagt er, bitte weg vom Patienten. Und wenn dann alle weg sind, dann kannst du drücken, kannst sagen, schocken ist gut. Wenn das Gerät sagt, jo, ist alles okay, Patient lebt zwar nicht, aber schocken, das macht jetzt keinen Sinn, bitte drücken, dann geht das. Dann kannst du auch auf diese Schocktaste drücken, so viel du willst, da geht kein Blitz raus. Also das Gerät merkt schon, wann das wirklich notwendig ist. Ja, und das haben wir halt auch noch einen ganzen Nachmittag gemacht und haben halt auf irgendeiner Gummipuppe umhergedrückt, und ja, da bist du dann also, wenn du mal 5 bis 10 Minuten am Reanimieren bist mit zwei Leuten und immer am Wechseln. Also, ja, der eine beatmet ja dann irgendwann und der andere, der reanimiert dann irgendwann, da bist du echt fertig. Also, ja, wenn du 10 Minuten auf einem Menschen umherdrückst, also ich sag's jetzt mal so hart, wie, ja, es ist, also das ist ja absolute Realität, dann bist du fertig mit der Welt. Ja, das heißt, was war das? 7-mal drücken, 2-mal beatmen oder irgend sowas, oder? Ist, glaube ich, die. Ist das noch, nein, so, die Faustregel, oder habe ich was Falsches im Kopf? Also bei diesen AED-Geräten drückst du die ganze Zeit. Du drückst die ganze Zeit, mhm, und der andere hat halt, also bei uns halt einen Beutel und bebeutelt die Leute. Ich meine, gut, wenn das draußen passiert, der hat natürlich keinen Beatmungsbeutel. Mhm. Der muss dann halt ständig beatmen. Und ansonsten, was du in der ersten Hilfe lernst, ist es halt, dass du also wenn du so ein AED-Gerät nicht hast, wenn du jetzt irgendwo, was weiß ich, ja, im Wald bist, fällt einer um, dann drückst du 30 Mal und beatmest 2 Mal. Das ist der normale Zyklus, den halt die erste Hilfe, oh, okay, lernen. Aber wenn du halt so ein AED-Gerät hast, das sagt dir halt genau, was du machen musst, da drückst du in einer Tour durch, und wenn du so einen Beutel noch dabei hast, also bei uns jetzt im Rettungsdienst, wir haben einen Beatmungsbeutel, und bei euch ist es dann, oder bei den Leuten, die dann halt in der U-Bahn oder so sind, die müssen dann halt halt Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nase-Beatmung machen ständig. Das ist aber jetzt ganz, ganz viel Fachtheorie. Da gibt es jetzt vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, naja, das stimmt nicht so, aber das ist aber so, wie wir es lernen. Ansonsten, wenn es diese Geräte nicht gibt, 30 Mal Herzdruckmassage und dann zweimal beatmen, dann wieder 30 Mal drücken, dann wieder zweimal beatmen. Und wenn es ein bisschen länger dauert, bis der Rettungsdienst kommt, empfiehlt es sich, dass man nach 2 Minuten wechselt, weil wenn da wirklich einer 4-5 Minuten durchdrückt, der ist kaputt. Das glaube ich ja. Das ist dann schon. Ja. Ich bin ja da sehr, sehr erstaunt drüber, dass du so eine Ausbildung da freiwillig noch fängst jetzt so, weil du bist ja eigentlich in Lohn und Brot und alles, aber das scheint ja irgendwie für dich ein Thema zu sein, was irgendwie wichtig ist in irgendeiner Form, offensichtlich. Ich meine, freiwillig macht man da ja jetzt nicht so nochmal so einen Lehrgang, oder? Nee, wir müssen mal ganz kurz an dieser Stelle schneiden, meine Familie ist nach Hause gekommen. Ich bin 2 Minuten da. Ja, alles klar. Ich habe die Tür schon gesehen. Was schneiden wir denn da? Da schneiden wir nichts hier. Pass auf, jetzt. Machen wir mal den Pausenclown für alle Beteiligten. Mal gucken, ob das hier geht. Ein bisschen eng hier im Labor für so Sachen. Mal ein bisschen Pausenmusik. Sorry. Er macht ja nichts. Nö, das ist ja so. Ist ja so. Ist ja hier keine. Wir leben ja nicht auf einer einsamen Insel letztendlich. Ja, ganz genau. Ja, sicherlich, sicherlich steh ich in Lohn und Brot und das mache ich ja ehrenamtlich. Das ist, also man kann es halt einfach vergleichen wie Feuerwehr. Mache ich halt seit 20 Jahren bin ich ehrenamtlich als Sanitäter tätig. Also früher habe ich das beim Roten Kreuz gemacht und jetzt mache ich das schon seit ein paar Jahren beim ASB. Ich habe das gemacht statt Bundeswehr. Das nannte sich Katastrophenschutz. Also das war jetzt kein Zivildienst, wo man ein Jahr irgendwie hingeht und was weiß ich, irgendwie Urinkellner ist im Krankenhaus oder irgend sowas. Das nennt sich Katastrophenschutz und das macht man, zum damaligen Zeitpunkt habe ich das 8 Jahre gemacht, Katastrophenschutz. Und da war ich verpflichtet. Das war bei uns hier im Landkreis so, ich musste im Jahr mindestens 200 Stunden Dienst leisten. Dann wurde dieses Jahr halt anerkannt. Das war aber kein Problem, weil du bist halt einmal die Woche zum Dienst gegangen und dann hast du dann am Wochenende halt auch diese Sanitätsdienste gemacht. Also wenn du irgendwo ins Fußballstadion fahrt oder auf dem Reitturnier seid oder was weiß ich, ein Karateturnier seid, da sitzen ja immer irgendwelche Sannis an der Seite. Das sind meistens alles ehrenamtliche Helfer, so wie ich auch. Das sind keine Hauptberuflichen, das sind ehrenamtliche Leute wie ich. Die haben in der Regel eine Sanitäterausbildung oder Sanitätshelferausbildung. Und das habe ich halt gemacht, 10 Jahre beim Roten Kreuz. Habe dann auch diverse Lehrgänge besucht. Ich habe also Führungslehrgänge gemacht. Ich habe realistische Unfalldarstellung schminken gelernt. Also was weiß ich, ich kann dann Brandwunden schminken oder ich kann dir ein hängendes Auge schminken oder was weiß ich so. Also für Halloween oder so ist das immer ganz nützlich gewesen. Ja, also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Ja. Gut. Ich bin dann halt irgendwann hier nach Nörden gezogen. Das war dann halt von der Entfernung halt ein bisschen weiter. Und dann habe ich erstmal aufgehört und bin dann halt hier in Nörden beim ASB eingetreten. Also nach 8 Jahren war ich fertig mit meinem Katastrophenschutz, mit meiner Verpflichtung. Bin dann aber dabei geblieben. Ich hätte nach 8 Jahren auch sagen können, passt mal auf, Leute, ich habe keinen Bock. Ich gehe weg. Und ich habe dann erstmal 2-3 Jahre ausgesetzt, weil mir es dann einfach zu viel war. Ich wollte einfach mal ein bisschen Luft, ein bisschen Pause haben, Familie gerade, Frau oder Freundin damals kennengelernt. Das war mir zu viel. Also vielleicht nochmal vielleicht für die Leute, die bei der Bundeswehr sagen, Mensch, hier hat die war nicht bei der Bundeswehr. Ich bin kein Wehrdienstverweigerer, weil ich nicht den Dienst einer Waffe nicht machen möchte oder so. Bei mir hatte das einfach berufliche Gründe. Ich habe damals in meinem Beruf einen Meister gemacht und ich bin gerade zu dem Zeitpunkt gerade zur Meisterschule gegangen und ich hatte halt einfach die Angst, dass ich während meiner Meisterschule halt zur Bundeswehr gezogen werden kann. Ich habe halt auch beim Kreiswehrersatzamt angerufen und die haben halt auch gesagt, also wenn ich nicht, zu dem Zeitpunkt war es so, nicht mindestens 2/3 meiner Meisterschule absolviert habe, können wir sie jederzeit ziehen. das wollte ich halt einfach nicht. Ich wollte halt einfach nicht aus meiner Meisterschule rausgezogen werden. Dann vergesse ich einfach zu viel. Und deswegen habe ich mir halt Alternativen gesucht oder so. Und Alternative 1 war, ich gehe zur Feuerwehr. Alternative 2 war, ich gehe zum THW. Feuerwehr war immer, liebe Feuerwehrleute, nehmt's mir nicht für übel, aber ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ich kenne das nicht anders. Ich habe immer gesagt, nee, Feuerwehr will ich nicht hin. Die trinken nur. Okay, was ist? Ja, aber ja, die löschen viel, meinst du? Ja, aber das ist ja nun wirklich nicht so. Aber als Kind habe ich nichts anderes gesehen und ich hatte mit Feuerwehr dann auch nie was im Hut, wie ich dann erwachsen geworden bin und so. Das war aber mir so einsuggeriert und habe ich gesagt, okay, nee, da habe ich keinen Bock drauf irgendwie, auch wenn es berufsbedingt sich wahrscheinlich anbieten würde, dass ich aufgrund des Berufes dann eigentlich zur Feuerwehr gehen müsste. Ja, nee. Dann hatte ich noch Alternative THW. THW habe ich mal gesehen, gemacht und habe ich gesagt, nee, die buckeln nur, das muss ich nicht haben, das ist Schwerstarbeit. Also ich ziehe meinen Hut vor den Leuten, die beim THW sind. Das ist ganz großes Kino, was ihr da macht. Mittlerweile, also ich mache das schon 20 Jahre, ich habe schon Übungen und Einsätze mit dem THW gefahren und auch mit der Feuerwehr gefahren. Also mittlerweile durch meine ganze Erfahrung da im Rettungsdienst habe ich natürlich also diese ganzen Vorurteile fallen lassen. Aber das waren halt einfach so Sachen, das suggerierte sich von früher so ein, ich habe es halt anders nicht gesehen und ja, und ich hatte schon immer so den Drang, so, ja, Krankenwagen fand ich schon immer toll und deswegen bin ich halt Sani geworden. Okay, ja. Und es ist mittlerweile gesetzmäßig halt einfach so, dass man also in Niedersachsen einfach sagt, okay, ihr seid Sanis oder Sanitätshelfer oder Rettungshelfer, aber rein theoretischerweise die Autos, die ihr da vom Hof runter bewegt, dürft ihr ja eigentlich gar nicht so bewegen. Das muss schon ausgebildetes Fachpersonal drauf. Das wurde jahrelang immer so geduldet. Mhm. Und es ist auch immer gut gegangen, aber wenn du dann halt irgendwo hinfährst und da kommst da hin und du hast halt nicht die Fachausbildung wie Rettungssanitäter oder Rettungsassistent, das ist dann natürlich doof, wenn du irgendwie helfen sollst und sagst, naja, ich bin aber nur Sanitäter, also ich kann hier jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr als ein Ersthelfer, weil was anderes war das als Sani nicht, aber ich fahre hier einen Rettungswagen, dann sagen natürlich die Angehörigen, also mein Mann kriegt keine Luft, der stirbt hier gleich, tun Sie was. Sicherlich, du hast natürlich dann, bist natürlich dann auch ranzunehmen und du kannst zwar mehr als ein Ersthelfer, aber du kannst natürlich nicht das, was eine qualifizierte Kraft hatte, die normalerweise diese Autos bewegt. Das wurde jahrelang geduldet. Ich bin Gott sei Dank nie in diese Situation gekommen. Ich hab halt zwar auch mal wahrgenommen, als dritter Mann im Rettungsdienst zu fahren. Und somit hatte ich natürlich dann also schon ein bisschen Hintergrundwissen oder so. Ich hätte jetzt keine Angst gehabt, wenn da jetzt was Schlimmeres gewesen wäre oder so. Und deswegen hat man halt uns angeboten, hat gesagt, passt mal auf, wir haben so und so viele Leute, wir haben so und so viele Fahrzeuge zu besetzen, wir bieten euch an, ihr könnt den Rettungssanitäter machen, wir bezahlen euch das. Und deswegen habe ich das einfach gemacht. Das ist also, ich will meinen Beruf nicht ändern, das ist rein ehrenamtliche Arbeit, aber wenn ich da meinen Rettungssanitäter nächstes Jahr irgendwann bestehe, dann bin ich eine voll ausgebildete Kraft und darf dann halt auch wirklich sagen, ich darf mich auf diesem Auto bewegen und alles, was auf diesem Auto ist, das kann ich dann auch wirklich, man kann schon sagen, professionell bedienen. Also ich sollte dann schon mit einem EKG umgehen können, mit einem Beatmungsgerät umgehen können, was du als Sani nicht kannst. Du hast das zwar mal gehört oder so ein ganzes Kram oder so. Das heißt, die Ausbildung gibt dir dann eigentlich auch mehr Sicherheit, wenn du dann da wirklich unterwegs bist irgendwo, weil du dann ein bisschen genauer weißt, was geht und was geht nicht, oder an der Stelle. Ja, ich habe dann die gleiche Ausbildung wie einer, wenn ein Verkehrsunfall ist oder wenn einer in der Stadt umfällt und sagt keinen Ton mehr und dann kommt der Rettungswagen. Ich habe dann halt die Ausbildung. Das ist die kleinste Ausbildung. Also Rettungssanitäter ist halt wirklich so. Das Ende vom Rattenschwanz, also das ist die kleinste Ausbildung. Früher gab es dann noch als nächste Qualifikation den Rettungsassistent, der hatte dann eine wesentlich fokussierte und bessere Ausbildung, aber die Ausbildung des Rettungsassistenten gibt's nicht mehr. Das heißt heutzutage, das ist ein richtiger Ausbildungsberuf über 3 Jahre, das heißt heutzutage Notfallsanitäter. Also Rettungsassistenten gibt es so gar nicht mehr. Also wenn du sagst, du möchtest, du kannst deinen Rettungssanitäter machen, das geht noch, so wie ich das gerade mache. Aber wenn du sagst, ich möchte Rettungsassistent machen, das gibt es nicht mehr so. Das heißt jetzt Notfallsanitäter. Und das ist eine 3-jährige Ausbildung. Und das sind dann so die qualifizierten Leute, die dann halt auch im Rettungsdienst dann in Zukunft sich auf den Straßen Deutschlands bewegen. Und wie gesagt, ich mach's fürs Ehrenamt und das bringt mich halt auf eine sichere Seite. Und ich habe, wie gesagt, also alle anderen Hilfsorganisationen wie THW und Feuerwehr leisten auch alles Großartiges, aber wie gesagt, so diese Negativsachen, das habe ich halt einfach in der Kindheit so mitgekriegt. Wie gesagt, ich bin auf dem Dorf groß geworden, das wirst du bestätigen, warst auch mal auf dem Dorf oder so. Ja. Sicherlich, wenn es brennt, ist die Feuerwehr natürlich da und löscht natürlich auch ihren Dings oder so. Aber ich habe halt auch irgendwo damals gesagt, okay, ich möchte da hingehen, ich möchte auch was lernen und ich möchte nicht da hingehen und möchte lernen, wie ich Bier trinke. Die haben auch Ausbildung. die haben auch Ausbildung gemacht oder so, gar keine Frage. Also das heißt ja nicht so, dass sie alle nur am Trinken sind oder so. Sicherlich, wir trinken auch beim ASB, gar keine Frage. Aber wie gesagt, das ist halt immer so ein negativer Beigeschmack, den die Feuerwehr von dem einen oder anderen kriegt. Also ich bin voll zufrieden mit den Feuerwehren hier bei uns in der Region, wenn es brennt, wenn es löscht, wenn ein Verkehrsunfall ist oder sei es, es muss eine Tür geöffnet werden oder eine Katze aus dem Baum geholt werden, dann sind die da und machen auch ihren Job so, wie sie es halt gelernt haben. Und ich bin halt kein Feuerwehrmann, ich bin halt momentan Sanitätshelfer und wenn alles gut geht, bin ich nächstes Jahr auch Rettungssanitäter. Ja, finde ich großartig. Also da muss das Herz auch für schlagen, ne? Für so Sachen. Das macht man nicht mal eben so aus dem Bauch aus. Ja. Coole Sache, Parker. Warst du denn bei der Bundeswehr? Nein, ich habe Zivildienst gemacht. Ach, du warst so ein Urinkellner. Ja, kann man so oder so sehen. Ich habe in der Schule für geistig und körperlich schwerst Mehrfachbehinderte meinen Dienst geschoben. Mit 24-Stunden-Diensten und allem Pipapo. Ja, von easy going war da nicht, könnte ich da nicht sprechen. Aber ja, war auch nett. Was war dann jetzt? Charakterschule. Was war da jetzt dann so dein Tätigkeitsfeld? Pflege. Schwerst Mehrfachbehindertenpflege. Also vom bettlägerigen Waschen bis zum auf Klo bringen, bis Windelwechsel unter anderem oder was weiß ich, wir hatten Diabetiker dabei, da musstest du Zuckertest machen und unter Umständen Insulin spritzen, die können ja nichts alleine. Und dann so das ganze Gebiet Physiotherapie, also so Muskelaufbautraining was Leute im Rollstuhl halt immer Probleme haben, ist mit der Atmung, weil die sehr viel sitzen. Dann musst du halt mal schauen, dass du die irgendwie mal aus dem Ding rauskriegst in irgendeiner Form und wenn sie nur über den Boden robben mal mit einem Ball oder irgendwas. Ja, so komplette Programm, was du halt machst in der Behindertenpflege so. Okay. Das war schon, also ja, das war jetzt auch schon lange her. Damals warst du ja als Zivildienstleistender, warst du ja noch eine volle Arbeitskraft eigentlich. Das ist ja nicht, dass du nur daneben gestanden hast oder so. Du warst ja voll mit integriert in dem ganzen Du hast gerade gesagt, Blutzuckertest und Insulinspritzen, das durftest du ernsthaft machen? Ja, mit so einem Pen. Musst du es ja nur einstellen, wie viel und dann das ist nicht das große Thema. Ja. Ja gut, wir waren natürlich auch die ganze Mannschaft von dieser Schule, wir waren auf Lehrgang natürlich auch, einen Monat vom Zivildienst war Lehrgang, da war ich in Bad Oeynhausen, gibt so eine Zivildienstschule und da hast du halt so einen Crashkurs Pflege und da war auch Erste Hilfe dabei und so. Ich hast du das schon sagen, gekriegt vorher. Die haben dich also nicht einfach so drauf losgelassen auf die Jungs. Also ein bisschen Fundament war schon dahinter. Ja. Das wird heute, glaube ich, so nicht mehr funktionieren, weil sobald du irgendjemanden anprickst, das ist Körperverletzung. Also wenn du im Rettungsdienst bist, du musst, also wenn du jetzt einfach sagst, also kurz erklärt, wenn du einen Patienten hast und bist im Rettungsdienst und machst deinen ganz normalen Ablauf und der kriegt einen venösen Zugang, das heißt, der kriegt seine Nadel in den Arm oder einen Handrücken oder so, dann hast du immer einen Tropfen Blut da drinne und mit diesem Blut aus der Nadel kannst du halt einen Blutzuckertest machen. Mhm. Ja, das geht. du musst allerdings auch sagen, wenn der Patient wirklich ansprechbar ist, dann musst du sagen, ich muss ihn jetzt mal in Zugang legen und mehr oder weniger muss halt sagen, ist das okay für sie? Du musst dich da wirklich absichern. Also das ist Körperverletzung. Will da jetzt nicht genau ins Recht gehen oder so. Wenn der Patient natürlich nicht ansprechbar ist und nicht sagen kann, ja, ich möchte das oder so, dann greifen da natürlich andere Gesetzmäßigkeiten, weil du bist ja in der Pflicht, den Menschen zu helfen. Und wenn der jetzt einen Zugang braucht, weil da Medikamente rein müssen, dann ist das so oder so. Aber wenn ich im Rettungsdienst bin, der kriegt keinen Zugang, aber die Kollegen vom Rettungsdienst sagen, Mensch, hier mach mal einen Blutzuckertest oder so, dann sage ich, passen Sie mal auf, ich möchte mal einen Blutzuckertest machen. Ich müsste Sie dafür mal ganz kurz pieksen, den Finger ans Ohrläppchen. Ist das okay für Sie? Und wenn die sagen, es ist okay, dann ist das okay. Aber wie gesagt, deswegen wundert mich das. Und Insulin ist ja natürlich auch noch so eine Sache. Wir hatten ja nicht nur Insulin dabei, wir hatten immer so Notfalltäschchen, wir hatten ja auch viele Anfallkinder, also epileptische Anfälle. Was wir auch immer alle dabei hatten, waren Diazepam-Tübchen rektal. Diazepam, ja, klar. Ja, genau, die für Notfälle, ne? Wenn einer krampft und länger wie 2 Minuten, musst du irgendwas machen, ne? Und das haben wir als Zivis halt gemacht damals. Da hat keiner geguckt, ob das irgendwie rechtens war oder nicht, wenn das gemacht. Also, Du kannst natürlich einen auch mit Insulin ins Koma spritzen, ne? Ja, vor allem bei uns immer, wir haben dann teilweise auch so Ausflüge gemacht und auch mal über mehrere Tage, so in Ferienheimen oder was, und dann hatten die Zivis natürlich einen Abend auch für sich frei, ne? Und dann sind wir halt schön alle in die Kneipe und jeder hatte irgendwie noch irgend so ein Notfallmedikament einstecken, wenn die uns damals gefilzt hätten in der Kneipe, die hätten uns gleich alle mitgenommen, ne? Weil jeder so mindestens so 3-4 Tuben Diazepam und Valium-Tabletten und da hast du nicht, was du da so einstecken hast als Zivi, Spritze und so. Ja, war echt Schwein gehabt damals. Ja, also, wenn sie uns da hochgenommen hätten. Früher war alles anders. Man muss ja dazu sagen, wenn jemand Diabetiker ist oder so, dann kann ja der Körper diesen Insulinhaushalt nicht selber regulieren. Und deswegen kriegst du ja das Insulin von außen rein. Aber dann musst du natürlich auch wissen, wie viel du spritzt, weil wenn du ein gesunder Körper weiß, okay, jetzt ist der Zuckerspiegel ist so hoch, ich schütte Insulin aus und dann wird der Zuckerhaushalt dann dadurch geregelt. Aber wenn ich jetzt natürlich einen habe, wo das nicht mehr funktioniert und der hat jetzt gegessen, hat jetzt was getrunken, da muss ich einen Blutzucker messen, ein Blutzuckermessgerät und dann, ich weiß nicht, wie ihr das damals gemacht habt, dann habt ihr Insulin gespritzt und vielleicht habt ihr danach nochmal kontrolliert, wie jetzt der BZ ist oder? Immer nachkontrolliert. Ja, und wir haben auch nicht immer gespritzt, teilweise war es halt auch so, dass wir dann einfach zugefüttert haben, ne? Dann gab es halt irgendeine gequetschte Banane und einen Joghurt oder was, dann ja, auf gut, die Schnelle, ne? Das um, ist dann, um die Leute das ist wieder. Dann, das ist dann ja, ich wollte gerade sagen, das ist dann ja, wenn du zu viel Insulin gegeben hast, dann, jetzt geht der BZ aber runter, bevor mir hier ins Koma fällt, ihr hau dir eine Banane rein oder trink ein Bier oder trink ein Korn, damit dein Zuckerhaushalt wieder nach oben geht. Ne? Ja, aber Es war halt mit den Kindern in Anführungsstrichen schwieriger immer festzustellen, wie es denen wirklich geht, weil die halt schon relativ apathisch sowieso von Natur aus schon immer rumgehangen haben und dann konntest du halt nie so richtig rausfinden, ist das jetzt halt was mit dem Zucker zu tun oder ist das halt das normale Verhalten, ne? Weil das ist dann aber, ja, das war halt so und ich weiß es nicht, das nannte sich damals Ersatzdienst oder auch hin oder her, also mir hat das mehr gebracht, als wenn ich jetzt zur Bundeswehr gegangen wäre, würde ich mal sagen. Mhm. Also. Ja, wollen wir an dieser Stelle nochmal ein kleines Päuschen machen? Vielleicht hast du was für die YouTube-Liste? Ich habe was für die YouTube-Liste rausgesucht. Und zwar einen von meinen Lieblingssongs habe ich mal mitgebracht. Und zwar von der Band Toto, das Lied Rosanna. Und zwar nicht das Original von der Platte, sondern von der Live-Tour. Ich glaube, die war, muss ich kurz schauen, 2012. Und das gefällt mir deswegen sehr, sehr gut, weil als Schlagzeuger Simon Phillips dabei ist. Das ist einer der begnadetsten Drummer, würde ich mal sagen, den wir so auf dem Planeten haben momentan. Und alleine die Tatsache, was er da hinten am Schlagzeug treibt bei diesem Lied, sich das mal anzuschauen auf YouTube, das ist das Ding schon wert anzuschauen. Also das wäre Toto Rosanna live in Polen. Also live in Polen Das würde ich auf die Liste mal werfen für heute. Ja, dann schmeiß uns doch mal den Link in den Chat, damit ich das auch auf die Liste packen kann. Schmeiß mal den Link in den Chat und ihr schmeißt einen Riemen auf die Orgel. Und wir hören uns dann gleich wieder. Bis gleich. Wir machen eine kurze Pause. Bis gleich. Ciao. So, und ich winke mal den Martin jetzt endlich. Der winkt schon die ganze Zeit. Yeah. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ihr habt euch gerade alle Toto und Rosanna angeguckt. Ich hoffe, dass Klaus mir den Link da unten noch reinpostet. Oder hat er den schon reingepostet? Hat er schon. Ich hoffe doch. Hat er ja. Schon reingepostet. Und ja. Früher haben wir gesagt, wir haben Zuwachs bekommen. Wir haben hoffentlich Gesprächspartner, die mit uns sprechen möchten. Zumindest haben sie alle freie Mikrofone. Wir haben es Bobble, der Bobs und Bob, der Deutschlands beliebtester Handwerker. Grüß dich, Bob. Servus. Hallo, ich grüße euch. Mensch, das sind ja wieder Blumen. Ich bin ja ganz eingeschmiert hier schon. Toll. Eingeschmiert. Ja. Okay. Dann haben wir noch hier einen auf dem Balkon oder so, wenn ich den Podcast immer höre, welchen Namen mal lese ich, so könnte auch ein Bier heißen, ne? Breitenbacher. Breitenbacher, ja. Oder ein Müsli. Schön, oder ein Müsli. Guten Abend, grüß dich. So ähnlich heißt ein Müsli, genau. Ja. Der Breitenbacher. Gibt's das Breitenbacher Müsli? Nee, wie heißt nein, das denn? Nein, das gibt's nicht. Genau. Es gibt eins, was so ähnlich heißt, das wollen wir jetzt hier nicht weiter ausführen. Ja, wen haben wir noch? Ich sehe einen Jonas und den Marc sehe ich. Wer von den. Ja, hallo, servus. Jonas, wo kommst du denn weg? Ich komme gerade von der Rediger Entfettungs-Challenge. Die sind hier hochgezogen und da dachte ich, komme ich mit. Du bist Podcaster oder Hörer? Ich mache den Grillcast. Den Killcast? Ja, hau mal rein, dann erzähl mal. Kenn ich nicht. Grillcast, wie... Ach, Grillcast. Ja, wie Fleisch über Feuer. Dann kenne ich dich ja doch. Ja. Es geht ums Essen, ich merke es schon. Ja. Ja. Das ist ja spannend. Du bist aber jemand, der auch im Winter grillt, oder? Du bist kein so ein Schönwettergriller, oder? Ja, ich habe jetzt auch vorgestern wieder gegrillt und... aufgenommen, aber ist noch nicht fertig, aber da kommt auch wieder was. Da kommt auch wieder im was. Winter. Sauber. Bist du so ein Griller, der jetzt so ein Standard Kugel-Weber-Grill hat oder bist du jetzt so einer, der jetzt so einen Smoker sich selber baut? Ich habe den Standard Kugel-Grill. Von der Firma Weber? Auch von der Firma Weber, ja. Ach so. Es hört sich an, als wenn du mehrere Grills hast. Ja, also ich habe einen großen und einen kleinen von Weber, dann noch eine kleine billige Räuchertonne. Räuchertonne, okay. Die heißt bei uns ja Klaus. Boah, super. Das ist ja wohl leider. Die Komplimente fliegen wieder sehr tief heute hier, aber ist es kein Problem, ich kann mich ja bücken. Ja, und in deinem Podcast machst du Produkttests auch, oder? Und Rezepte, wenn ich das richtig weiß. Jetzt muss genau. Ich kurz erinnern, du machst beides, ne? Ja, Produkttests ja. Bisher noch nicht, ist aber geplant, dass ich da Sachen bewerte quasi, die ich habe, überhaupt mal vorstelle, was es überhaupt gibt. Wie ist die URL ganz kurz, Entschuldigung, grillcast.de? Ja, genau. Oh, ist klar, gut. Ja. Und auf Twitter bist du auch, ne, mit irgendwas? Grillcast.de, da halt ohne den Punkt. Genau. Ja, auch das schmeißen wir hier unten mal mit rein. Ja, das ist ja schön. Wenn hier mal auch die in Anführungsstrichen neuen Podcaster kurz mal vorbeischauen. Das finde ich toll. Ja. Im Winter grille ich was? Glühwein am besten, oder? Ja, das ist nebenbei ganz gut, aber eigentlich die gleichen Sachen wie im Sommer auch. Ich habe da kein... ja, nichts Saisonales. Außer vielleicht Bratapfel kann man im Winter dann gut machen, denke ich. Ah, Ja, stimmt. Das ist auch immer eine gute Idee. Ich bin gerade auf der Seite. Der grillt auch Gurkensalat. Ach nee, das ist eine Beilage. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen was für einen Bob schmackhaft machen. Bob ist ja Veganer. Ja, aber Bürger mit Bob, 1 ist vegan. Ja, mit Bob kann man gut grillen. Wir haben zusammen im Sommer gegrillt. Das war ja, glaube ich, ganz das ganz war nett. Lecker war es. Ja, da haben wir doch was zusammengekriegt. Ja, Bob, du musst die Raucherbalkon-Folge nachhören. Ich habe vegetarisch, vegan heute ein Gericht gemacht. Ich habe Karottenpommes gemacht. Du musst bei den Karottenpommes nur den Parmesankäse wegmachen, dann kannst du es auch essen. Hört sich jetzt nicht so besonders köstlich an. Doch, war ja. ganz ehrlich, es war wirklich echt lecker. Es war echt total lecker. Na gut. Es sah auf der Homepage ganz ansprechend aus, eigentlich, da wo wir geschaut haben. Ich glaube, das kann man schon machen. Aber mehr so als Beilage, glaube ich. Ich weiß nicht. Oder hattet ihr noch was dabei oder hast du nur die jetzt gehabt dann? Nö, also ich hatte mir das einfach nur so dabei gemacht, weil ich habe vorhin ja, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich den Bob gehört beim Karottengrillen und der hatte dann ein kleines Problem mit seiner Audiodatei, das konnten wir leider nicht beheben und dann rief mein Nachbarn und sagte, Mensch, hast du Lust auf ein Bierchen? Und da Bob meinen Nachbarn ja kennt, den Murat, haben wir uns natürlich einen Spaß gemacht und haben uns ein Schnäpschen eingegossen und haben uns ein Bierchen eingegossen. Und dann habe ich gedacht, da brauche ich nichts mehr dazu essen, weil bei Murat gab es Hefe setzt eh an. Und gab es heute ein bisschen Karotte zum Amo, ist doch egal. Aber sag mal, der Breitenbacher, was ist das? Ist das ein... Man muss immer vorsichtig sein. Ist das ein Personal-Podcast? Nein, eigentlich nicht. Das ist, also mein Grundthema so ist ein bisschen der Natur und Technik. Also ich versuche viel Technik in der Natur einzusetzen. Auch ein bisschen Geocaching bin ich schon sehr lange, aber ich laufe halt viel und wird auch kürzer wieder was kommen. Morgen kommt meine nächste Folge über einen Orientierungslauf. Hat allerdings weniger mit Technik zu tun. Aber in der Richtung mache ich halt viel. Hab mir jetzt wieder neu so ein Wearable gekauft von TomTom. Da will ich nochmal einiges erzählen. Ich komme da nicht so ganz mit diesen Schritten und diesen ganzen GPS zurecht. Mal sehen. Da bin ich beim Testen. Ja gut, beim Orientierungslauf brauchst du es ja nicht. Da hast du ja, glaube ich, deine fiktiven Punkte, die dir anlaufen musst. Ne? Und die müssen, glaube ich, immer abgestempelt werden, ne? Richtig, also beim Orientierungslauf, da dürfen keine elektronischen Geräte genutzt werden. Ist alles noch analog. Ja, ich weiß das. Also ich bin ja Geocacher, ich habe einen Geocaching-Podcast und ich habe mal in Seesen, das ist so eine Stadt am Rande des Harzes, haben wir einen Nachtcache im Stadtpark gemacht und irgendwie haben wir uns eigentlich geärgert, haben gesagt, da sind noch so viele Geocacher über Lampen oder so. Und da haben die einen Nachtorientierungslauf gemacht, weil wir sind dann nämlich umhergefahren. Wie heißt denn der Breitenbacher mit Vornamen? Ich heiße Jens. Ja. Und Breitenbacher ist auch nicht mein Nachname. Naja, genau. Also da wird der Jens das bestätigen. Also diese Punkte, die man da anläuft als Orientierungsläufer, das sind ja meistens irgendwie so drei Beine, da ist eine Nummer drauf oder so und da hängt dieser Stempel dran. Das ist doch so, ne? Ja, ist richtig. Und weil du gerade von Seesen sprichst, ich war letzten Monat in Seesen und habe da auch ein Video über einen Orientierungslauf in Seesen in der Stadt aufgenommen. Ja, auf jeden Fall sind wir Nachtcachen gewesen. Also Nachtcache ist halt ein Geocache, den man nachts macht, weil man den nur nachts findet. Und da standen dann halt im Park überall diese drei Beine mit den Stempeln umher. Wir wussten nicht, was das ist und haben gesagt, so ein Scheiß, ja, zack, haben's in eine Büsche geschmissen. Ja, das kann teuer werden für die Leute, die aufgestellt haben. Ja, also das sind teuer, so elektronische Posten drauf und die kosten ganz schön Geld. Ja, teuer war es nicht, aber es war halt einfach lustig, dass dann halt irgendwie die Leute dann ankamen und sagten, also, Scheiße, die Dinger sind hier alle nicht mehr da. Die hat irgendwer umgeworfen. Wir so, okay, das brauchen die, weil wir wussten echt nicht, was das war. Also, ich weiß gar nicht. Klaus, wie ist das bei dir? Bist du? Nee, du bist nicht sportlich, vergiss es. Ja, ich wollte auch gerade sagen, die Frage geht aber ins Leere jetzt. No Run Testing ist ja immer unterwegs. Doch, der ist sportlich. Ja, aber ich gehe ja nur spazieren eigentlich. Ich laufe ja jetzt nicht großartig. Da kannst du aber auch Orientierungslauf machen. Kann man auch im Spazierengehen machen. Ja, Orientierungslauf kenne ich eigentlich nur, wenn ich nachts aus der Kneipe komme. Da muss ich mich ganz stark orientieren, wie ich da wieder heimkomme. Karte mitnehmen. Eine Karte mitnehmen? Achso, ich versuche es ja, mal mit dem Taxi. Ja, der Bob ist ja irgendwie die eierlegende Wollmilchsau, der Podcaster. Der läuft barfuß, der bewegt sich ständig, mittlerweile fast 10 Kilometer. Jetzt hat er in seiner 400. Folge, ganz große Gratulation nochmal, der Bobs und Bob Podcast hat jetzt 401 Folge. Jawohl, Glückwunsch. Da hat er noch gesagt, der Arzt sagt, ist alles voll fit und okay. Aber ich weiß gar nicht, hast du irgendwo mal gesagt, in was für einem Zeitraum hast du jetzt schon mal so wirklich gesagt, du hast was abgenommen? Also du hast merklich, wo deine Waage sagt, yo, ist okay? Also seit Januar habe ich jetzt irgendwie bei 20, 22 Kilo oder so. Aber ich habe ja letztes Jahr auch schon ein bisschen was abgenommen. Also ich habe schon tüchtig abgenommen, ja. Das heißt, die Hose, die ich mit dir hier gekauft habe, die passt dir ja, nicht mehr. Ja, die habe ich doch schon lange nicht mehr. Ich trage Hosen doch nicht jahrelang. Mensch. Das muss man mal, also ich habe noch nie einen Handwerker gesehen. Der Bob sagt, du, ich bin bei dir in der Nähe, sagt er, Mensch, ich komme mal vorbei, ich komme dich besuchen. Ich sage, jo, super, alles klar, gehen wir abends zum Griechen, gehen wir was essen und so. Und dann kam er an, sagt er, und Bob hat immer hat eine Jogginghose an. Dann sagt er, ich kann doch nicht so zum Griechen gehen. Ich sage, doch, kannst du hingehen. Ich sage, na gut, dann sind wir ja zum ortsansässigen Bekleidungshaus gegangen. Ich sage, hier, Clemens, der heißt Clemens. Ich sage, der Jörg braucht mal eine Hose. Hat er eine Hose gekriegt? Na gut, also 20 Kilo, das ist ja also Respekt. Da ziehe ich ja meinen Hut vor, du. Meine Güte, du musst ja aussehen wie Heidi Klum jetzt oder so, ne? Ach, Heino Klum vielleicht. Heidi Klump. Warte mal. Ja, wir haben ja hier Bild. Schau. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich muss mal hier in dieses Google Hangout gehen. Haben wir da noch mehr Masken momentan? Oh, den Bob-Ding. Sag mal, Bob, haben sie dir die Haare geklaut? Was stimmt denn mit dir nicht? Ich habe mehr, finde ich. Echt? Was ist denn diese... An diversen Stellen. Ja, die will ich euch jetzt nicht zeigen. Also der Urbiwan hat ja kein Video, der hat ja nur ein Bild. Was ist denn? Ist das ein Frosch oder ist das ein Fisch? Was ist denn das? Das ist ein Urbi. Das ist eine grüne Forelle mit Handy, würde ich sagen, oder? Genauer hingucken. Ja, sowas. Ich gehe mal gerade und hole mir ein Bier. Ich glaube, das kann ich jetzt, oder? Ja, das ist auf jeden Fall immer gut hier auf dem Balkon. Das kannst du machen. Ja, also der Jens macht jetzt Podcast Outdoor und Technik. Aber gehen dir da nicht irgendwann mal die Themen aus? Ja, davor habe ich auch ein bisschen Bammel, aber bis jetzt geht's noch. Mal sehen. Ja, weil so Outdoor und Technik würde ich sagen, okay, also ich könnte jetzt mal eine Folge machen, ich gehe jetzt mit dem Handy raus und mache da irgendwas. Ich gehe jetzt mit dem GPS-Gerät raus, mache was. Ich gehe jetzt mit einem Fitnessband raus. Ich gehe jetzt mit einer Fitnessuhr raus. Aber dann müsste ich mir das ja auch alles kaufen. Ja, gut, ist richtig. Aber allein der Orientierungslauf, da gibt es so viele Themen. Allein über die Kartenarbeit, so eine Karte aufzunehmen, dann der Orientierungslauf besteht nicht nur auf diesen Laufen mit Suchen. Da gibt es so viele verschiedene Unterarten. Zum Beispiel auch Nachtorientierungslauf. Das war ja das, wo wir da in Seesen den Dingern die Leute das Ding weggeklaut haben. Ja, ja. Aber was ja mal interessant wäre, ich meine, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten. Wie alt bist du? Ich bin 52. Ja, super, astrein. Dann kennst du ja noch Walkie-Talkies, das wäre ja jetzt auch nochmal was. Du könntest ja mal mit so einem Walkie-Talkie rausgehen. Gibt's sowas noch, Walkie-Talkie? Ja. Ja, gibt's noch. Okay, aber nutzt man das heutzutage noch? Ich in meinem Job nutze sie zum Beispiel noch. Ja, wenn ich bin im Außendienst unterwegs, muss manchmal bestimmte Sachen ausprüfen und da habe ich einen Kollegen und da ist Verständigung gut. Vieles geht jetzt übers Handy, aber manchmal in Gebieten, weil ich auch manchmal im Wald bin, wo kein Empfang ist, da nimmt man auch mal so ein Walkie-Talkie. Ja, Wir haben natürlich auch noch einen weiteren Gast hier, der hat sich kurz verabschiedet. Der ganz liebe, liebe Urbiwan ist da. Hallo, wunderschönen guten Abend. Der spricht guten gar nicht. Guten Abend. Doch. Ja, er ist immer ganz vorsichtig, weil er mal Angst hat, dass sein Mikrofon wieder kratzt und knackt. Ja, das Problem ist, glaube ich, gelöst. Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, ich versuche eigentlich gerade hier irgendwie, dass ich eine Kamera installiere, damit ihr mich sehen könnt und nicht den Karpfen. Das ist übrigens ein Karpfen, ne? Ein Karpfen ist das, okay. Ein grüner Karpfen. Mein kleiner grüner Karpfen. Wie heißt der Obi-Wan? Holla, ich bin der Carsten. Ach so. Der Carsten. Der Carsten, also ich weiß ja, ihr nehmt ja mit eurem Podcast mit dem Geo-Gedöns am Pottwichteln teil. Ich weiß gar nicht, haben wir darüber gesprochen? Ja, darüber haben wir gesprochen. Aber ich weiß gar nicht, ihr seid glücklich oder unglücklich? Wie war das? Ich hab's gar nicht mehr auf dem Schirm. Guck mal, da wohnt der Hatti hier, da in dem Haus da. Siehst Nörden-Hardenberger Pilz. Da wohnt der Hatti, da in dem Haus. Das mit dem roten Dach und dem langen Schornstein. Wer ist denn der unfreundliche Herr, der so unfreundlich guckt? Ach, das ist Martin. Der guckt doch nicht unfreundlich. Ich guck gerade, Alter, wie guckt er denn? Der sieht ja so ein bisschen aus wie John Lennon, ne? Oh. John Lennon. Nee, Carsten, wie läuft das bei euch? Alles gut, ja? Ja, wir sind fast glücklich und ich denke, wir machen eine witzige Nummer draus und rocken das Ding. Ah, das ist schön. Ich weiß, Jens, hast du auch am Pottwichteln teilgenommen? Nee, ich habe erstmal zu tun noch mit meinem Podcast jetzt und vielleicht nächstes Jahr. Ah, okay. Ich bin noch ein bisschen an der Seite arbeiten und Galerien einbauen in diese ganze Seitengeschichte. Okay. Ja, immer ein bisschen rein hier, Werbung für den Grillcast, ne? Also tolle Sache. Ich freue mich auf den Sommer. Ja, ich habe aber gesehen, den gibt's doch gar nicht so lange, ne, den Grillcast, oder? Jonas? Ich habe kurz nach dem Podstock angefangen, ungefähr 3-4 Wochen danach. Warst du auf Podstock, Jonas? Ja, war ich. Haben wir uns gesehen? Gesehen, ja, ich glaube aber nicht geredet. Boah. Ich habe das vegane Chili gemacht übrigens. Du hast das gemacht? Oh, das war gut. Du, das war würziger wie das andere, habe ich gehört. Das mag sein. Ich habe von dem anderen dann gar nichts mehr probiert, weil ich war vom Kochen und vom ständigen Probieren schon ziemlich satt. Ja, das kann ich sagen. Also, Chapeau. Super. Ja, danke. Sehr lecker. Wie sieht's mit deinem Grillcast denn aus? Machst du da auch vegane Rezepte, oder? Ja, direkt das Erste, was ich gemacht habe, das waren Gemüsespieße. Sauber. Ja, dann muss ich das auch mal hören. Ja, gibt's denn die erste Folge nur, meine ich? Oder was? Ja, bisher die erste Folge ist Gemüsespieße und dann habe ich jetzt in der letzten Gurkensalat. Ja, aber da ist Quark dabei, fällt mir gerade ein, das geht nicht. Ich weiß, wenn wir grillen, ich schmeiß mir immer Kartoffeln rein, unten ins Feuer einfach. Alufolie, Kartoffel rein und dann gibt es da einen schönen Tzatziki zu oder so und den kann man auch vegan machen. Ja, da gibt es schon genug Möglichkeiten. Jo. Wie macht man vegan Tzatziki? Nimmt man da Sojamilch oder was? Oder Sojakark? Nee, Sojajoghurt. Sojajoghurt, aber den ungesüßten. Das ist der mit der roten Banderole von Sapro oder Salpro oder wie die heißen? Alpro, genau. Keine Werbung. Keine Werbung. Das Geile ist ja bei dem Hangout, da siehst du richtig, wenn der Hatti die Augen verdreht. Ja. Das ist zu geil. Hat wieder einer vegan also, gesagt. Oh, jetzt geht er gleich ganz, schau. Oh, so richtig schön. Oh, jetzt fällt er gleich noch aufs Maul. Guck mal. Mensch, der ist auch alt geworden, jetzt so im Profil, ne? Oh. Ja, sauber, so wollen wir dich sehen. Sehr schön. Kann jetzt zeigt er sein wahres Ich. Kann ich hier einen Screenshot machen von dem Ding eigentlich? Geht das irgendwie? So. Also für die Leute, die es nicht gesehen haben, dass ich habe irgendwie mal so eine Freddy Krüger Maske gekauft, aber die riecht nach Huba Buba, total widerlich. Bah. Freddy Krüger riecht nach Hubba Bubba. Schöner Folgentitel, vielen Dank. Och Mann. Och Mann, was denn? Also man muss jetzt natürlich auch den Leuten sagen, die hier sind, also wir haben eine YouTube-Playliste und wenn wir Pausen machen, dann seid bitte vorbereitet und so. Macht Martin, der Martin ist hier so ein, wie heißt Martin die? Dampft. Ach, Dampfer. Ja, genau. Ihr müsst euch vorbereiten, wenn wir Pausen machen, dann solltet ihr auch für die YouTube-Playliste auch einen Titel haben. Und ich muss nämlich gerade mal aufs Klo. Okay. Ich möchte jetzt aber ein kleines Rätsel machen für den Klaus. Für mich, okay. Ja, und zwar, wenn wir jetzt mal wieder einen Titel auf die YouTube-Playliste packen. In den 1960er Jahren spielte Pünktchen Pünktchen zunächst hauptsächlich Gitarre. Mhm. 1965 gründete er mit dem späteren Rolling Stones Gitarristen Mick Taylor The Gods und wechselte deshalb an die Hammond Orgel. Einige ebenfalls spätere bekannt gewordene Musiker spielten in dieser Gruppe. Greg Lack, später King Crimson und dann Amazon Lake and Palmer. Oder John Glasscook, später Jethro Tull. Die Band nahm zwei LPs auf und mutierte dann über die Gruppe Too Fat und Spice zu Pünktchen Pünktchen. Das sage ich jetzt nicht. Weißt du, wer es ist? Darf ich helfen? Ja, hau mal rein, Bob. Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich kann. Ich habe nur gefragt, ob ich darf. Ja, ja, mach mal. Hast du gegoogelt oder? Nein, ich kann es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß ungefähr, wo du hin willst. Mick Taylor hat auch mit John Mayer and the Bluesbreakers gespielt. Okay. Das ist der Gitarrist. Und in dem Zusammenhang gibt es auch irgendwie einen Link Richtung Uriah Heep wahrscheinlich dann. Ganz genau. Und an dieser Stelle möchte ich aufs Klo gehen und möchte auf die YouTube-Liste ein super Stück, eine 9 Minuten 57 Version packen von Ken Hensley, Lady in Black, live in der Fabrik in Hamburg. Und ja, wir hören uns gleich wieder. Bis später. Bis denn dann. Bis gleich. Welcome back, Lady in Black, Ken Hensley. Ja, Uriah Heep, bist ja gut drauf gekommen. Konnte ich dich nicht locken mit? Nee, ja, das ist ja auch sowas, was ich auch sehr, sehr gern höre. Das also da freue ja, aber mich. Schön, dass wir es auf der Playlist haben jetzt schon. Das ist gut. Vor allen Dingen, wir haben ja jetzt drei Live-Titel. Fabrizio De André, Toto Rosanna, Ken Hensley, aka Uriah Heep. Ja, sehr schön. Das finde ich ja auch gerade an YouTube recht schön, dass da so die vieles halt live zu sehen ist irgendwo, ne? Also ich habe ja nun 20 Jahre in der Diskothek gearbeitet und es gibt ich habe mein zweites Dosenbier auf mal. Es gibt zwei Titel, wo ich ganz klar sage, die sind besser als das Original, die ich selbst damals in der Diskothek gespielt habe. Das eine Stück ist Barclay James Harvest Life is for Living vom Berlin-Album. Mhm. Und das andere ist Peter Gabriel Salisbury Hills. Ja, da sind für mich die Live-Versionen einfach besser als die Originalen. Aber das ist Geschmackssache. Aber sie liefen halt damals in der Diskothek halt. Lief halt immer gut. Also ich meine, gut, wir haben jetzt den Bob hier. Der kennt die Musik, aber Bob ist ja eigentlich, ich finde live zum Beispiel finde ich besser von den Ärzten die fette Elke als das Original. Bob. Ich kenne das noch nicht mal. Ich kenne das Lied, aber Bob, ich kenne auch deine Frau. Heißt die Elke? Nein. Oh. Um Gottes Willen. Wir piepen das raus, vielleicht. Ja. Nein, das ist schon okay. Die finde ich auch toll. Ja gut, na, dann toll. Passt. Haben die Ärzte das Lied für deine Frau geschrieben? Nein. Oh, das Nein, es gibt aber ganz, ganz viele Stücke, die einfach live viel, viel schöner sind. Das ist normal, glaube ich. Ja, also das ist einfach so. Also es gibt ja auch Sachen, die gab es einmal im Leben, die gibt es nie wieder. Also was live betrifft, also ich kann mich erinnern, ich müsste lügen, aber wenn wir Peter Gabriel haben, ich meine, Klaus, hilf mir, kann der Schlagzeug spielen? Ja, ne? Peter Gabriel? Nicht? Nein, Peter Gabriel ist ja Keyboarder eigentlich. Ah, der spielt sehr gut Klavier. Der Schlagzeuger von ehemalig Genesis ist ja der Phil Collins gewesen. Ah ja, lange Zeit. Nee, aber worauf ich hinaus wollte ist, müssen wir mal gucken, ob wir es finden, ob das stimmt, beim Live Aid Konzert, ich weiß nicht, wann waren das, 85 oder so, ne? Ja. Da ist Peter Gabriel aufgetreten damals mit Simple Minds, und der Simple Minds Schlagzeuger, das ist ja auch so ein begnadeter Schlagzeuger gewesen, ich weiß nicht, wie er heißt, vielleicht weiß es Klaus. Und auswendig nicht, aber. Und ja. Da ist Peter Gabriel aufgetreten, und es gibt also neben Salisbury Hills und Sledgehammer gibt es ein Lied von Peter Gabriel, was ich richtig geil finde. Das ist auch so ein, ist das auch so ein Typ wie Nelson Mandela, Stephen Biko. Ja, Biko. Biko, und beim Live Aid Konzert, ich weiß gar nicht, wo die aufgetreten sind, Philadelphia oder London, steht Peter Gabriel auf der Bühne und sagt die ganzen Leute auf der Bühne ab, die da spielen, und am Ende ist wirklich nur noch sein Schlagzeuger da und der Schlagzeuger von Simple Minds, und die haben da so geil, also Stephen Biko, also Live Aid, ich guck mal, ob ich das finde, und ansonsten kann Klaus euch ja nochmal einen kleinen Einblick da. Simple Minds und Peter Gabriel, Biko ist aber das Nelson Mandela Konzert gewesen, 1988. Ach, das war nicht Live Aid? Nee, das war das Nelson Mandela Konzert. Und da ist natürlich, da hat er seinen Schlagzeuger dabei. Der Haus- und Hof-Schlagzeuger von Peter Gabriel ist ja Manu Cachet. Es ist auch ein Kleinod an den Drums. Wenn du den so siehst, der spielt Schlagzeug, der spielt die tollsten Dinger und sitzt da, als würde er irgendwie Kinokarten verkaufen oder irgendwas nebenher. Weißt du, also so total relaxed. Ach, hier komm, da hau ich nochmal einen drauf. Ach, da habe ich ein Becken, da hau ich auch nochmal drauf. Und ja, großartig. würde ich ja fast behaupten, mit dem YouTube-Video, das wäre was für unsere Playlist für den Abschied später dann, oder? Ja, das packen wir, das packen wir, das packen wir zum Schluss noch. Ja. Auch wenn wir jetzt keine Pause machen, aber hier steht 1988 Wembleys Stadion. Ja, stimmt, Nelson Mandela. Nelson Mandela. Das war so geil. Ja, genau. Hast du den schon unten drin? Nein, macht der Kamera doppelt. Das macht ja nichts. Ja. Das ist schön. Schönes Stück Musik. Mhm. Gut, ihr Lieben, was machen wir mit dem angefangenen Abend? Ich würde ja vorschlagen, dass wir für heute die Aufnahme zumindest erstmal zumachen. An der Stelle haben wir ganz schön Batzen zusammengekriegt. Zeittechnisch. Wenn sonst sich keiner mehr zu Wort meldet, würde ich hier das Ding abmoderieren und euch mit dem eben schon angesprochenen Video von Peter Gabriel und Simple Minds mit dem Song Biko in die Nacht oder in den Morgen oder in den Mittag oder wann auch immer entlassen. Oder? Ich sag mal Servus.